Das Genauigkeitsprinzip. Oder Wer weiß wann? Hörspiel von Mercy Cahan. Aus dem Amerikanischen von Mariana Lecki. Regie Klaus Wirbitzki. Chloe? Adam auf Bildschirm 1. Sag ihm, ich bin beschäftigt. Er sagt, es sei sehr wichtig. Also gut. Fein hoch. Sich zu tun, als wäre nichts geschehen. Glaub mir, Adam. Und wenn ich noch 80 Jahre hätte, ich würde sie ganz bestimmt nicht mit dir verbringen. Das meinst du nicht ernst? Ich bin ein elitärer Snob, verstehst du? Ich würde mich nie mit jemandem einlassen, der sich selbst als ganz gewöhnlichen Elektrofritzen beschreibt. Ich habe hier ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert, das ich dir gern zeigen würde. Was ist mit diesem Punkrocker-Mäuschen, das du zu Sanjay geschleppt hast? Sie heißt Nikki und sie brauchte dringend Hilfe. Ich stehe hier vor deinem Büro, darf ich hochkommen? Eine hirnlose Shortlifer-Mieze, die seit neuestem vielleicht unsterblich ist. Genau das Richtige für dich. Dieses Relikt wird dich wirklich interessieren. Danke. Spar dir deinen Dank. Was willst du mir zeigen? Etwas, das du dir unbedingt anhören musst. Ich habe keine Zeit für Musik. Das hier ist aus der Sammlung meines Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters. Ich habe es auf DCD überspielt. Warum sollte mich das interessieren? Halt den Mund und hör zu. Du sagst mir nicht, dass ich meinen Mund halten soll. Du sagst mir immer, dass ich meinen Mund halten soll. Weil ich wirklich und inständig wünsche, dass du deinen Mund hältst. Aber du tust es ja nie. Chloe, das hier ist Goldstaub. Wenn ich diese Musik höre, stelle ich mir vor, dass ich in einem Nightclub in Manhattan bin. Im letzten Jahrhundert, 1930. Benny Goodman spielt Klarinette. Lester Young Tenorsaxophon und Billie Holiday singt. Du sitzt neben mir und trägst etwas, das sie früher ein schulterfreies Schlauchkleid nannten. Und dein kastanienbraunes Haar schimmert in der Glut von zahllosen Zigaretten. Zu der Zeit haben die Leute geraucht wie verrückt und sich die Nächte um die Ohren geschlagen. Viele von ihnen sind deshalb viel zu früh gestorben. Aus unserer heutigen, vernünftigen, aufgeklärten Perspektive erscheint das völlig sinnlos und unverständlich. Aber als diese Leute gelebt haben, Chloe, da haben sie wirklich gelebt. Meine Haare sind nicht kastanienbraun. Ich gehe jetzt. Danke, das Lied. Keine Ursache. Siehst du, was das Wasser macht? Die kleinen Bläschen? Es zittert irgendwie komisch. Sieden. Das nennt man Sieden. Du musst die Flamme so klein wie möglich halten. Sonst fängt das Wasser an zu kochen und die Suppe ist dahin. Wow. Was sollte das heißen? Wow. Na, du weißt schon, der Wahnsinn halt. Hühnersuppe ist nahrhaft, köstlich und hat manchmal eine heilende Wirkung. Aber psychotische Reaktionen löst sie für gewöhnlich nicht aus. Ich habe noch niemanden getroffen, der so redet wie du. Das wundert mich nicht. Mein Wortschatz umfasst mehr als 10 Vokabeln. Irgendwie sieht hier alles so aus wie in so einem alten Schwarz-Weiß-Film. Die Bücher, der Herd und so. Jetzt tun wir Dill dazu. Was? Da in dem Topf auf der Fensterbank. Wow, das ist ja geil. Du baust dein Essen selber an? Cool, ey. Jede Minute deines Lebens scheint dir ein Füllhorn an Überraschungen zu sein. Weißt du, das hier, dass du mir das alles zeigst, wie man so ein Hühnchen zerschneidet und das alles, das ist wirklich nett von dir. Ich habe ja keine Ahnung. Die Butter muss zerlaufen. Verstehe ich nicht. Du musst die Butter verrühren. Ich rühre doch. Also, was machst du, wenn du mal so richtig verrückt abgehen willst? Ich bin schon verrückt genug. Mann, du weißt doch, wie ich das meine. Wenn du den ganzen Tag hier rumgehangen hast mit deinen ganzen Büchern und so und es mal so richtig krachen lassen willst. Krachen lassen? Ja, so nach dem Motto, vergiss es, ich mach was los. Ich gehe auf Piste. Mir stand der Sinn noch nie nach. Piste. Mann, da steht doch jedem der Sinn nach. Ich meine, nicht wie bei mir. Ich bin immer auf Piste. Auch Midlifer und Longlifer müssen es doch mal richtig krachen lassen. So richtig halt. Gerade, weil es ja jetzt überhaupt nicht mehr so sicher ist. Darüber sollen wir doch nicht reden. Entschuldigung. Es gibt doch bestimmt irgendwas total Irres, was du schon immer mal machen wolltest. Du rührst nicht. Gib's zu, Igor. Ein kleiner, total abgedrehter Wunsch, den du immer schon mal, naja, nachgeben wolltest. Natürlich, ich bin auch nur ein Mensch. Dann tu's doch. Mirdil, ich hab niemanden, mit dem ich es tun könnte. Wie wär's mit mir? Ich brauche einen Mann dazu. Oh, naja, was ist mit Sanjay? Sanjay? Gute Idee. Vielleicht werde ich mit Sanjay sprechen. Nix vielleicht. Lass es krachen, Alter, bevor es zu spät ist. Was tue ich hier, Sanjay? Spaß haben, Chloe. Die neuesten DCDs hören. Geld ausgeben. Ich gehe niemals mitten am Nachmittag einkaufen. Ich weiß. Dein berühmter Zeitplan. Ich kaufe nie DCDs. Ich habe keine Zeit, sie anzuhören. Das alte Midlife-Dilemma. Es muss doch irgendwas geben, das du schon mal immer hören wolltest. Keine Ahnung. Adam redet ja ununterbrochen von diesen komischen Musikern aus dem letzten Jahrhundert. Da, goldene Klassiker. Geben Sie jetzt die Namen der gewünschten Interpreten an. Duke Ellington. Frank Sinatra. Da, guck, da sind sie. 25. Wir nehmen einfach von jedem eine, oder? Leg sie zurück, Sanjay. Ich kann mir solche überflüssigen Ausgaben nicht leisten. Also ich finde das obszön. Wir sitzen alle im selben Boot, Chloe. Ich meinerseits hatte nicht vor, meine Opernkenntnisse vor meinem 90. Lebensjahr zu vertiefen. Aber jetzt, wo wir nicht sicher sein können... Glaubst du, dass wir beobachtet werden? Und du hast ja gehört, was ich für Nachrichten erhalte. Ich bemühe mich wirklich einfach so weiterzumachen wie bisher, aber manchmal denke ich, ganz plötzlich und unerwartet, wenn ich gerade beim Bodyshaping bin, werden mit einem Mal diese untrüglichen Anzeichen auftauchen und ich werde... Sieh mich an, Chloe. Ich war mein ganzes Leben lang überzeugt davon, 110 Jahre alt zu werden. Wir müssen positiv denken, Sanja. Du bist außerordentlich belesen. Nur was die russische, italienische, deutsche und französische Literatur betrifft. Bisher dachte ich, Don Quixote und Dorian Gray könnte ich mit Mitte 80 lesen. Du bist systematisch um den ganzen Globus gereist. Ich bin nie in China gewesen. In Afrika auch nicht. Wenn ich das alles geahnt hätte, hätte ich bestimmt nicht so viel Zeit in Kopenhagen vergeudet. Schon gar nicht in Winnipeg. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass... Niemand konnte das wissen, Sanja. Es ist ein Glück, dass wir es jetzt wissen. Ich muss zurück an meinen Schreibtisch. Ja, ich muss auch gleich los. Ich habe Niki versprochen, sie in der Kunst des Triebaufschubs zu unterrichten. Dafür brauchst du mindestens 100 Jahre. Verlass dich drauf. Ich weiß, dass ich mich verändern muss, Sanjay. Welche Gefühle löst das in dir aus? Ich fühle mich irgendwie wie unter Strom. Mhm. Wütend, aufgeregt, verwirrt und sowas. Vielleicht sollten wir diese Gefühle mal einzeln und voneinander abgegrenzt anschauen. Was soll ich eigentlich hier? Ich dachte, du findest unsere Sitzungen hilfreich. Ich meine jetzt nicht genau hier, ich meine im Universum und so. Was mache ich im Universum? Du suchst Zuflucht im Metaphysischen. Okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Aufhören mit dem Rumhängen. Ich muss, naja, Interessen entwickeln halt. Erhöhe dein dahin vegetierendes Dasein durch sinnstiftende Bedeutsamkeit. Vegetarier sind ganz schön uncool, was? Versuch, positiv zu denken. Das ist wegen dem Beethoven. Der ist total... deprimierend. Schubert. Siehste? Ich hab null Ahnung. Ich sehe und höre Dinge. Deine Frustrationstoleranz stößt an ihre Grenze. Du bist konfrontiert mit der Tatsache, dass manche Menschen so vieles wissen, während dir selbst so wenig zugänglich ist. Was soll das auch, Zugang? In der Schule, da saßen wir Shortlifer ganz hinten und haben, naja, abgehangen halt. Das ist noch nicht zu spät, Niki. Sieh mal, gerade haben wir uns einer zusammenhängenden verbalen Kommunikation erfreut. Hm. Und sie dauerte mindestens 60 Sekunden. Okay, los, mach einen Midlifer aus mir. Oh, sowas passiert nicht über Nacht, Niki. Es braucht Bildung, Karrierekonzepte, Finanzplanung, Selbstentwicklung und den Aufbau emotionaler Verbindlichkeiten. Hey, hast du zufällig Pistazieneis da? Fokussieren, Niki. Fokussieren ist das Zauberwort. Na gut. Also, womit fange ich an? Hast du jemals ein Buch gelesen? Du meinst so richtig von Anfang? Bis Ende? Schon mal einen Kontoauszug in der Hand gehabt? Ach, Banken, die sind so So gemein. Hattest du jemals einen wertvollen, emotionalen Austausch mit einem gegengeschlechtlichen Partner? Glaub nicht. Hier. Was ist das? Ein Klassiker aus dem 19. Jahrhundert. Verfasst von einem großen Schriftsteller. Krieg und Frieden. Warte mal. Hab ich schon mal von gehört. Krieg und Frieden. Alle tun so, als hätten sie es gelesen. Wenn du es bis zur letzten Seite schaffst, wird sich bei dir ein Gefühl von Vollkommenheit einstellen. Und nicht nur das. Du wirst um eine wunderbare Geschichte reicher sein, Niki. Du wirst fremdartige, exotische Orte kennengelernt haben, in Begleitung ganz außergewöhnlicher Figuren. 1352 Seiten? Wenn irgendjemand dich in einen besonnenen, verantwortungsbewussten und versierten Mitläufer verwandeln kann, dann ist es Leo Tolstoi. Glaub mir. Ist alles in Ordnung mit dir, Igor? Es ging mir nie besser, Sanjay. Jetzt sagen wir mal, welches Team gewinnt? Die in den roten Trikots. Ah ja, Also, weil die öfter dieses cyberdiskartige Plättchen in das Netz von dem Mann mit der Stahlmaske geschossen haben. Das ist der Torwart. Wer? Der Torwart. Ach, der Torwart. Also öfter als die mit den weißen Trikots. Was ist denn jetzt los? Einer von den Weißen hat einen von den Roten mit der Laserpistole gezeigt. Gut so! Jetzt ist Gleichstand. Das ist aber auch aufregend hier. Jetzt sag mal, Igor, woher kommt dieser plötzliche Wunsch, ein Hockeyspiel zu sehen? Ich war immer überzeugt davon, dass diese Art der Sensationslüsternheit etwas für Shortlifer sei. Und ich fühle mich nicht wohl in Menschenmengen. Ja, aber warum bist du dann hier? Adams Freundin hat da sowas gesagt. Die mit den pinkfarbenen Haaren, die glaubt, dass Eier in Pappschachteln wachsen. Niki. Niki. Sie sagte, ich solle mal irgendwie, also ich soll mal raus aus dem Trott und ich soll's mal krachen lassen. Amen, Niki. Und? Was ist denn jetzt passiert? Die mit den roten Trikots führen wieder. Sanjay, warum ist es eigentlich so wichtig? Es ist einfach wichtig. Die Spieler da unten repräsentieren den Wunsch der Masse nach Sieg, Glanz, Gloria und absoluter Souveränität. Krieg, mit anderen Worten. Die Sache ist die, Igor. Ein Cyber-Hockeyspiel analysiert man nicht. Man erlebt es. Ja, du hast recht. Ich bin viel zu verkrampft. Als erstes musst du dir ein Team aussuchen, Igor. Adam und ich halten zu den Weißen. Ja. Nimm du doch einfach die Roten. In Ordnung. Also, ich halte zu den Roten. Die Roten sehen auch wirklich gut aus. Los! Los, ihr Roten! Los! Ein Tor! Ein Tor für meine Mannschaft! Heißer! Gut gezappt, Sir! Hörst du mir überhaupt zu? 3-1, die Roten führen! Du bist geliefert, Adam. Du hast verschissen, Sanjay. Verlierer seid ihr alle! Ihr beide, wie ihr da sitzt! Ja, ja, ja, ich komm schon. Und wer immer du auch bist, ich werde dich zappen und kochen. Habe ich dich geweckt? Wie kommst du denn auf die abwegige Idee? Es ist 3 Uhr morgens. Ich habe das versucht mit den geregelten Zeiten. Aber irgendwie ist das so ungewohnt. Ach, ich gehe besser wieder. Nein, nein, komm rein. Komm rein. Also, was kann ich für dich tun? Ich bin irgendwie... Also, ich finde, wir sollten zusammenleben. Denn ich liebe dich. Sonst noch was? Ich könnte Kaffee kochen. Kaffee um 3 Uhr morgens? Mhm. Danke, nein. Tee könntest du kochen. Okay. Hast du dir gemerkt, woran man erkennt, wann das Wasser kocht? Ja, wenn's wütend aussieht. Nicht unbedingt wütend. Verärgert reicht schon. Ich erwarte ja gar nicht, dass du mich auch liebst und so. Ich bin schließlich total unfähig. Das ist Teil deines Charmes. Was? Ich meine, findste? Ich meine ganz bestimmt. Warum glaubst du, dass du in mich verliebt bist? Naja, du bist Pierre Bezuhoff und ich bin Natascha Rostoff. Was sagst du da? Das sind irgendwelche Figuren aus einem dicken Buch. Woher hast du ein dickes Buch? Von Sanjay. Ich mache bei ihm eine Verhaltenstherapie. Ah, verstehe. Sanjay sagt, dass ich noch nie in meinem ganzen Leben eine emotionale Verbindlichkeit gehabt habe. Du bist noch sehr jung. 33 im Dezember. Ich bin 62. Und so, wie es jetzt aussieht, kann ich nicht sicher sein, ob ich an deinem 33. Geburtstag noch da sein werde. Ist mir egal. Niki, Du bist nicht in mich verliebt. Hattest du schon mal eine emotionale Verbindlichkeit? Viele. Viele Jahre her. Warum versuchst du es nicht bei Sanja? Er ist viel jünger als ich. Ich glaub's nicht. Da mache ich endlich mal so eine emotionale Verbindlichkeit und du redest mit mir, als hätte ich dir Matze mit Schweinebauch angeboten oder so. Ja, wir sind zurzeit alle in einer eher überreizten und leicht erregbaren Gemütsverfassung. Das ist es ja. Ich war mein ganzes Leben lang eher überreizt und leicht erregbar. Jetzt bin ich ausgeglichen und besonnen und bereit fürs Erwachsensein halt. Würdest du wohl den Tee einschenken? Ist noch nicht gezogen. Er ist gezogen. Ist er nicht? So ungefähr musst du dir ein Zusammenleben vorstellen. Charmant, nicht wahr? Ich mag dein Haar. Welches Haar? Es ist wie Seide. Irgendwie. Das ist Verführung Volljähriger. Ich weiß, wie ich dich zum Lachen bringen kann. Trink deinen Tee. Eigentlich willst du doch gar nicht, dass ich jetzt Tee trinke. Na gut, wie du willst. Dann trink deinen Tee eben nicht. Verstehst du, was ich meine? Unglaublich. Das ist vermutlich die ungewöhnlichste Interpretation, die du je hören wirst. Hast du noch was dabei? Hast du noch Zeit? Ach, Zeit. Was heißt das schon? Hör dir das mal an. Das ist ein sogenanntes registriertes Lied. First daffodils. Gefällt mir gut. Ich nehme an, du verstehst alle Anspielungen aus dem 20. Jahrhundert. Ich meine gar nicht die Anspielungen. Das Lied ist so, so weitläufig. Sehnsuchtsvoll. Genau. Die perfekte Elegie auf eine kosmopolitische Liebesgeschichte. Adam, es tut mir wirklich leid, was ich da kürzlich gesagt habe. Dass du so gewöhnlich bist und ich bin so überlegen. Du bist die vollkommenste Frau, die ich jemals getroffen habe. Ich strenge mich an, weißt du, aber ich bin ein Arbeitspferd. Kein Vollblut. Diese Sache mit der Unsicherheit hat dich aus der Bahn geworfen, nicht wahr? Ich will nicht darüber reden. Gut. Chloe, dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass... Was ist mir aufgefallen? Wie es mir geht mit dir, mit uns. Chloe, ich weiß nicht, ob uns noch 20 Jahre bleiben oder 20 Minuten, aber was ich ganz sicher weiß, ist, wie sehr ich... Lass uns das Lied anhören. Es wird nie wieder einen Moment geben, der so perfekt ist wie dieser, Chloe. Doch, wird es. Oder vielleicht nicht. Wie auch immer. Die Antwort ist ja. Ja? Ja. Was heißt es? Ja. Ja. Du wirst mit mir ausgehen. Ja, du wirst mit mir ins Bett gehen. Ja, du wirst mich heiraten. Ja, ist eine sehr vieldeutige Antwort, findest du nicht? Chloe, Sanjay auf Bildschirm 1. Sag ihm, ich bin beschäftigt. Er sagt, es sei sehr wichtig. Also gut. Fein hoch. Chloe, ist Adam bei dir? Hallo, Sanjay. Chloe, Adam, ihr müsst herkommen, sofort. Was ist denn passiert? Ich erkläre es dir, wenn du hier bist. Dir, Adam, Niki und Igor. Ihr habt ein Recht darauf, es zu erfahren. Es ist Zeit für die ganze Wahrheit. Sag das nochmal, Sanjay. Es gibt keine 4000 unerwarteten Todesfälle weltweit. Und auch keine überfälligen Shortlifer. Das verstehe ich nicht. Du willst sagen, die Statistiken haben sich verändert? Es gibt auch keine Statistiken. Ich habe mir die ganze Sache ausgedacht. Die Berichte meiner Kollegen, die Zahlen, die Morddrohungen, alles. Sanjay, warum? Erinnerst du dich noch an die Nacht, in der du mich angerufen hast und mir von Frederiks Tod und Nikis Überleben erzählt hast? Hm. Damals hattest du schon herausgefunden, dass Frederiks und Nikis Lebensdauer hier in dieser Klinik berechnet worden ist. Aber du sagtest doch, dass die Fehler ein weltweites Phänomen seien. Zu dem Zeitpunkt wusste ich sehr genau, woher die Fehler kamen. Ich konnte aber nicht riskieren, dass ihr die ganze Welt alarmiert. Dann wäre ich erledigt gewesen. Du meinst, das Problem liegt hier in dieser Klinik? Das Problem lag hier. Zwischen 2042 und 2067. Um genau zu sein, als mein Onkel Andrew hier tätig war. Er ist vor 20 Jahren gestorben. Ja, das klingt nach einer Geschichte, die nicht vor Mitternacht zu Ende ist. Tut mir leid, Igor. Meine Familie ist mir sehr wichtig. Onkel Andrew war der ältere Bruder meiner Mutter. Anfang des Jahrhunderts verließ er Neu-Delhi, ging nach Amerika und wurde ein angesehener Arzt. Der Boom mit den genetischen Vorhersagen hatte gerade begonnen. Und mein Onkel verdiente ein Vermögen. Damit machte er es möglich, dass unsere gesamte Familie von Indien nach Amerika emigrieren konnte. Onkel Andrew ließ mich mit seinen Mikrochips und Mikroskopen spielen, bevor ich überhaupt laufen konnte. Gerade als ich meinen Abschluss gemacht hatte und als Partner in seine Praxis eingestiegen war, habe ich gemerkt, dass er seine Ergebnisse fälschte. Warum sollte er sowas tun? Es war sehr viel billiger, als die Daten nach der herkömmlichen, zeitraubenden Methode zu bearbeiten. Onkel Andrew verhielt sich seinen Kunden gegenüber wie ein Makler aus dem letzten Jahrtausend nach dem Motto: Jede Minute wird ein Idiot geboren, der sich ausnehmen lässt. Und in Onkel Andrews Fall war dieser Idiot bereit, sich das letzte Geld aus der Nase ziehen zu lassen, um herauszufinden, wann er stirbt. Was für ein netter Onkel. Ich habe ihn immer bewundert. Aber er war ein mieser Wichser, der Onkel Andrew. Er hat mir das Universum erklärt. Also hast du das alles getan, um seinen guten Ruf zu schützen? Na, ihr wart alle so in Panik. Es war nicht schwer, euch zu überzeugen. Aber als ich dann gesehen habe, wie ihr immer trauriger und verwirrter wurdet, musste ich einfach klaren Tisch machen. Und was soll jetzt werden? Ich werde Andrews Patienten schreiben und ihnen einen neuerlichen Test anbieten. Ihr seid natürlich inbegriffen. Ja, und ich auch. Dr. Schwarzkopf zur kosmetischen Transplantation. Dr. Schwarzkopf, bitte. Die haben doch gesagt, es dauert nur 20 Minuten. Igor und Niki sind jetzt schon 40 Minuten da drin. Und Sanjay eine volle Stunde. Wir werden es früh genug erfahren. Bald ist alles geklärt. Genau. Keine Unsicherheiten mehr. Wenn Sie mir sagen, dass ich 8 Jahre weniger habe, verdreifache ich einfach mein Output. Und wie? Ich werde 3-mal so viel arbeiten. Dr. Pendleton zur genetischen Korrektur. Was ist, wenn du immer noch ein Mitläufer bist? Das würde heißen, dass ich mich mit voller Wucht in meine Geschichte der Manien und Vorurteile im 20. Jahrhundert stürze. Große Pläne. Ich liebe Herausforderungen. Und wenn Sie feststellen, dass du ein Longlifer bist? Dann wandere ich aus. Ins All. In eine von den Kolonien? Unbedingt. Ich habe immer davon geträumt, auf dem Mars zu leben. Wenn Sie feststellen, dass wir beide Longlifer sind, sollten wir emigrieren. Ich könnte niemals anderswo leben als in Manhattan. Oh, ich bitte dich, Adam. Die nächsten 50 Jahre lang Berufsverkehr, Müllprobleme, Touristeninvasionen. Willst du das wirklich? Ich will meinen Elektrofritzenjob machen. Wer weiß. Vielleicht hast du jetzt die Möglichkeit, etwas viel Größeres zu tun. Chloe, vor einer Stunde waren wir glücklich, darüber nichts zu wissen. Wir waren völlig konfus. Findest du? Sanjay hatte recht. Wir waren traurig und verwirrt. Da kommt Igor. Igor, geht's dir gut? Ja, warum sollte es mir nicht gut gehen? Hast du den Test gemacht? Ich habe den Test gemacht. Du musst ja nicht darüber reden. Als ich ein kleiner Junge war, sagten sie mir, ich würde mit 104 Jahren sterben. Jetzt bin ich 62 und sie sagen, tut uns sehr leid, aber sie sterben mit 93. Du hast 11 Jahre verloren. Vorausgesetzt, die wissen, was sie tun. Wo ist Niki? Sie ist noch drin. Da kommt Sanjay. 121 Jahre. 11 Jahre mehr, als ich dachte. Glückwunsch. Danke. Diese 11 Jahre waren vorher meine. Viel Spaß damit. Da ist Niki. Und? Wie lautet das Urteil? Bongo, bongo. Das heißt sonderbar. Warum war es sonderbar? Also, der erste Arzt, rote Haare, Bart, fragt mich, wie alt sind Sie? Ich sage 32. Er sagt, ich fürchte, Sie haben nur noch 4 Jahre zu leben. Sie werden mit 36 sterben. Es tut mir so leid, Niki. Dann kommt Doktor Nummer 2, blonde Haare, Brille und sagt zu dem Rothaarigen, warte mal, du interpretierst die Ultraschalluntersuchung dyslexikalisch. Das Mädel wird 63 Jahre alt. 31 Jahre. Haha, wunderbar. Ich sage, Sie sollen sich doch bitte entscheiden. Der Rothaarige meint, 36 basta, ich bin nicht dyslexikalisch. Der Blonde sagt, hören Sie nicht auf ihn. Er ist völlig mischugge, Sie sterben mit 63. Die streiten sich immer noch. Wahrscheinlich haben sie nicht mal gemerkt, dass ich rausgegangen bin. Ich finde, das klingt nach 63 Jahren. Hauptsache, ich lebe noch lange genug, um zu erfahren, ob Natascha Rostow und Pierre Bezuhoff sich am Schluss doch noch kriegen. Und damit hört es nicht auf. Wird Anna Karenina mit Wronski glücklich? Wer hat den alten Karamasow umgebracht? Wird Oblomow jemals aus seinem Bett herauskommen? So viele Bücher und so wenig Zeit. Niki, du kannst ja zusammenhängende Sätze bilden. Bedeutungslose Füllworte vereiteln den genuinen verbalen Ausdruck. Nein, Güte! Woher hast du das denn? Von meinem Liebsten, Igor. Meine süße Alle verbleibenden DNA-Testpersonen mögen sich bitte zur Evaluation Das sind wir. Anfinden. Sieht so aus. Adam, Chloe, Zeit für den neuen Test. Ich sag dir was, Chloe. Geh du allein. Ich will es gar nicht mehr wissen. Du hast Angst, dass sie dir nur noch 6 Monate geben. Aber das ist unwahrscheinlich. Sieh dich an, Adam. Du stehst in der Blüte deiner Jahre. Du strotzt vor Gesundheit. Danke, Igor. Ich habe keine Angst davor, jung zu sterben. Vielleicht hatte Frederick Meyersburg recht. Vielleicht lebe ich wirklich im falschen Jahrhundert. Es ist nur, ich möchte jeden Morgen aufwachen, gute und schlechte Tage erleben, wahrscheinlich meistens durchschnittliche, und hoffen, dass es noch eine ganze Menge Tage geben wird, bevor ich sterbe. So will ich leben. Jetzt geh endlich da rein, Chloe. Chloe. Ich denke nach. Beeil dich, sie machen gleich zu. Angenommen, ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Wenn ich wirklich keine Ahnung hätte, vielleicht könnte ich, wie Adam sagt, vielleicht könnte ich dann einfach nur leben. Einfach nur leben ist der Hammer. Ich bring's dir bei, wenn du interessiert bist. Ich bin interessiert, Niki. Aber was ist mit deinen Projekten, Chloe? Deinen ganzen exakt berechneten Plänen? 20 Jahrhunderte lang haben die Menschen geheiratet, Kinder gekriegt, Urlaub gemacht, an ihren Karrieren gebastelt. Und das alles in einem Zustand glückseliger Ungewissheit. Und was ist mit unserer schönen neuen Welt? Der effizienten Nutzung aller technologischen Informationen? Effizienz ist eine völlig überbewertete Tugend, Sanjay. Hörst du das, Adam? Effizienz langweilt sie. Schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Das Gebäude wird jetzt geschlossen. Bitte benutzen Sie. Gehen wir nach Hause, Chloe. Ich habe da ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert, das du dir unbedingt anhören musst. Ich liebe diese Musik. Können wir es auch hören? Klar. Igor, Sanjay, kommt ja auch mit. Wir könnten auf der 85. noch ein paar Spare-Ribs besorgen für alle, oder? Superb. Okay, lassen wir es krachen. First daffodils and long excited cables and candle lights. Das Genauigkeitsprinzip oder Wer weiß wann. Hörspiel von Mercy Cahan. Aus dem Amerikanischen von Mariana Lecki. These foolish things remind me of you. Die Rollen und ihre Darsteller: Chloe, Angelika Domröse. Adam, Otto Sander. Frederick, Ralf Schermuli. Niki, Svea Timander. Sanjay, Michael Evers. Igor, Jürgen Thormann. In weiteren Rollen: Andreas Mannkopf, Christoph Quest, Michael O'Rüdiger und Hans-Peter Hallwachs. Technische Realisation: Jonas Bergler. Musikalische Klanginstallationen: Stan Regal. Regieassistenz: Katrin Martin. Regie: Klaus Wirbitzki. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2000.